Sowas von da. Hörspiel nach dem Roman von Tino Hanekamp. Bin ich wach? Was ist das noch für ein Dreck überall? Ist mir noch nie aufgefallen, wie dreckig hier alles ist. Mir ist schlecht. Aspirin. Das Erste, an das ich wie jeden Morgen dachte, war Mathilda. Das Erste, was ich an diesem Morgen sah, war eine Bierflasche, in der zwei Kippen und ein Käfer schwammen. Das Erste, was ich hörte, war das blutige Husten von Herrn Müller aus dem 4. Stock. St. Pauli-Sinfonie. Während ich mir 5 Aspirin ins Glas warf und zusah, wie sie aufsprudelten, ihr habt's gut, können einfach so verschwinden, warf ich einen Blick in die Selbstbetrachtungen von Marc Aurel. Verliere nicht die Ruhe. Naja, leicht gesagt. Alles geschieht gemäß der Allnatur. Und bald wirst du ein Nichts und Nirgends sein. Gerade wie Hadrianus und Augustus und Aspirinus. Und dann blick unverwandt auf die Sache. Fass sie scharf ins Auge. Ich blickte unverwandt auf die Sache und fasste sie scharf ins Auge. Es war Silvester. In der Nacht sollte die letzte Party unseres Clubs steigen. Die allerletzte. Geschäftsaufgabe wegen Hausabriss. An sich kein Drama, man soll sowieso alle 2 Jahre ein neues Leben beginnen. Nur leider hatten mein Partner Pablo und ich vergessen, genügend Geld zu verdienen, während wir der Welt die beste Location aller Zeiten schenken. Unsere Schulden beliefen sich auf 50.000. Mit dem Gerichtsvollzieher war ich bereits per Du. Er hieß Jürgen Kawinski und wohnte in Poppenbüttel. Ich glaub's ja nicht. Hat Olle Kawinski jetzt sogar einen Silvesterdienst? Und du machst schon auf, Mann. Ich bin's, Karl. Kenne keinen Karl. Komm schon, Oskar. Ich will kurz mit dir reden. Offensichtlich kennt der mich. Zum Glück bin ich nicht da. Mann, ich weiß, dass du da bist. Ich schlich auf Zehenspitzen zur Tür und guckte durch den Spion. Da stand Karl Schneider. Kiezkralle. Ein Lude mit Bürstenhaarschnitt und Goldkettchen. Er hatte uns mal mit 10.000 Euro ausgeholfen, als wir den Club aufgemacht haben. 3 Monate später bekam er eine Aldi-Tüte voll mit zerknitterten Scheinen zurück. Quitt. Was will der denn hier? Im nächsten Moment trat Kralle zur Seite und 2 Männer erschienen neben ihm. Der eine war alt und trug einen Hut. Der andere war jung und sah aus wie ein Neonazi. Wie? Was soll das werden? Der will doch nicht... Ist der tot? Quatsch, Idiot, der ist bloß ohnmächtig. Naja, aber ich hatte mal eine... Schnauze, Enrico. Leg den Jungen auf das Sofa da. Enrico, stell die Tür wieder hin. Wenn du was kalt ist aus der Küche, Eis oder so. Das ist jetzt alles gar nicht wahr. Fuck. Vor mir sitzt nicht dieser Kiezkraller. Ich lieg nicht auf dem Sofa. Die haben nicht gerade meine Tür eingetreten. Oh. Mein Kopf ist nicht... Na, mein Junge, geht das wieder? Oh. Das ist ja nur ein Hörnchen, hör mal. Hättest du mal besser aufgemacht, war du Zecke? Schnauze, Enrico, ich geh mal in die Tür und schieb Wache. Auch das noch, ein Nazi, in meiner Wohnung. Enrico, komm aus der Ostzone. Denk noch ein bisschen zurück, krebsmäßig. Aber der wird noch. Aufbau Ost, verstehst du, dauert halt. Was sagst du? Ihr beschissenen Penner. Das ist Körperverletzung. Hausfriedensbruch. Ich schrei um Hilfe. Oskar. Ich schrei seit 20 Jahren um Hilfe und kein Kümmert's. Um's kurz zu machen, ich brauch Kohle. Soll das ein Witz sein? Ja, das ist nicht alles mehr wie früher, mein Lieber. Meine alten Jungs sind alle im Knast oder Pfarrer geworden. Und ich hab jetzt die verdammten Albaner damals. Aber das willst du alles nicht wissen, das spar ich dir. Für deine eigene Sicherheit, mein Lieber. Welche Sicherheit? Also, mein Junge, warum ich hier bin. Ich brauch 10 Mill. Mein Kopf. Mann, da hättest du mal früher anrufen sollen. Das ist so ein Scheißdreck. Wir sind nämlich pleite. Das Haus wird abgerissen. Liest du keine Zeitung, Mann? Szeneclub feiert Abschiedsparty, steht da. Und ein Foto von dir und deinem komischen Kumpel, das ist eigentlich ein Schwuler? Na egal. Also heute ist Silvester. Ich weiß, was an so einem Abend rumkommt. Da knattert die Zählmaschine wie eine Uzi im Keyboards. Wir haben 50.000 Schulden. Das ist so ein Scheißdreck, Alter. Du bekommst die Kohle doch zurück. Unter Schmerzen schüttelte ich den Kopf. Hirnmasse lief mir aus den Ohren. Hör mal, Junge, damit wir beide uns klar verstehen. Ich bin nicht Witze-Willi, okay? Ich bin der Typ, der euch den Club klar gemacht hat. Vergiss es mal nicht. Und jetzt hilfst du mir. Heute Nacht, Punkt 4, liegen 10 Mill auf dem Tresen vom Rotlicht. Ist es angekommen? Und lass dein Handy eingeschaltet. Kapiert? Hast du verstanden? Hast du mich verstanden? Los, Digga, wir lüften uns. Weg, nix wie weg. Ich muss hier raus. Ich packte Klamotten in meine Reisetasche. Personalausweis, Reisepass. Socken so, zack. Marc Aurel, Fotos. Mathilda. Wie unglaublich schön sie ist. Mathilda, Mathilda, Mathilda. Mathilda! Arsch ist die Vorhölle für jeden Feingeist. Ein Ort musikalischer Grausamkeiten und menschlicher Entwürdigungen. Mann, Alter, kommt hier keiner? Mit Single-Disco am Freitag, Malle-Party am Samstag und vom hauseigenen Schwarzbier muss man furzen. Daher der Name. Hey, Oskar. Hey. Alles scheiße. Andreas Rockmann, genannt Rocky. Der große Schimpfer. Der unbezwingbare Linksterrorist. Leadsänger von Kid Commander. Was ist denn da mit deinem Kopf? Bin gegen die Tür gerannt. Aha. 10 Tage Bart, monströse Augenringe. Rocky sieht aus, wie ich mich fühle. Ich glaube, er stirbt. Wer stirbt? Mein Vater, du Penner. Wer denn sonst? Der steht nicht mehr auf. Der schluckt die ganze Zeit diese Tabletten. Valeron und Tramal und dieses ganz heftige Zeug. Der liegt da wie ein Zombie. Rockys Vater war früher mal Rockstar. Rockys Mutter ist die Innensenatorin dieser sterbenden Stadt. Der pisst sich ein. Aber er ist noch da, im Kopf ist er noch. Wenn sie reinkommt, dann brüllt er. Wie, wenn wer reinkommt? Ja, meine Mutter. Die hält ihn im Haus fest. Das soll vor den Wahlen nicht rauskommen, dass der Mann der Innensenatorin ein Frack ist, verstehst du? Und wenn wir ihn entführen? Das sind überall Bullen. Ey, wir sind umzingelt. Rocky? Raus hier! Rocky! Rock, raus hier, hab ich gesagt! Rocky! Himmelgrau, Wassergrau, Docks grau. Grauenhaft. Sag mal, was ist das? Was hast du da eigentlich in der Tasche denn? So Zeug. Was man so braucht. So, und das schleppst du so jetzt mit, oder was? Ja, ist ganz leicht. Aha. Ich will nicht wissen, was mit mir los ist. Selbst zu viel am Start. Mann, Oskar, ich kann einfach nicht mehr. Mein Vater und die Band, und das frisst mich alles auf. Ich bin vollkommen im Arsch. Quatsch, Mann. Du hast gerade die Platte des Jahrzehnts aufgenommen. Das war vor 6 Monaten. Seitdem ist doch alles nur noch, das ist doch alles nur noch Business. Das fühlt sich alles komplett falsch an. Das ist nicht richtig so. Das einzige Reale ist tatsächlich mein Vater, der gerade stirbt. Mach mal eine Pause. Wie denn, verdammte Scheiße? Sag alles ab. Was? Wie? Ich kann doch die Maschine nicht mehr stoppen. Von der Band leben jetzt 30 Leute, ja? Man, da fragen mich 50-Jährige nach der Lage der Nation. Da benennen Mütter ihre Kinder nach mir. Ich komme nicht mehr in meine eigene Wohnung rein, weil unten vor dem Haus hysterische Teenager kampieren. Angeber. Mann, ich habe seit 3 Monaten nicht mehr gefickt, verstehst du? Das ist alles komplett absurd. Okay, hör zu. Dann spielt ihr heute nicht auf der Abschiedsparty, okay? Ihr seid eh nicht angekündigt. Dann spielt ihr einfach nicht. Bist du irre? Ja, natürlich spielen wir. Ist doch klar. Denkst du denn? Auf der Fähre hatten wir Leo eingesammelt. 48 was? Gemeinsam wollten wir zu Nina, die im Keller einer pompösen Gründerzeitvilla hauste. 48 mal deine Mutter. Genau. Leo ist unser Türsteher, kommt aus Russland und sagt nie viel. Nur manchmal eine Zahl. Er meint, er hat unterwegs die Plakate mit deiner Mutter gezählt. Hier, für eine sichere Stadt. Ja, ja. Zeit für Taten. Ja, ja, fuck you. Eigentlich müsste da stehen, Hamburg den Reichen und Knüppel aus dem Sack. Was stinkt hier so? Na da, Qualm. Tatsächlich, über der Villa schwarzer Rauch. Was? Die scheiß Tonne, oder was? Kommt rein! Wir kamen unangemeldet. Überfall aus Liebe. Verdammt. Hey, Nina. Hey. Sieht aus wie in der Gruppe. Kommt rein. Nina war schon Bassistin einer Punkband, Besitzerin eines Cafés, Radiomoderatorin, Ehrenamtliche bei der Flüchtlingshilfe, Weltreisende und Grafikerin. Sieht ganz schön aus. Seit dem Frühjahr ist sie Malerin. Aber auch das schien schon wieder vorbei zu sein. Sämtliche Leinwände waren schwarz überpinselt. 34. Verstehe ich nicht. Wieso hatten die Bilder nicht einfach verschenkt? Auf euch. Prost. Cheers. Auf die Nacht. Was ist denn das für eine Beule? Ich bin gegen Regal geknallt. Hast du nicht vorhin Tür gesagt? Ist ja egal. Was ist denn da mit der Tonne? Was für eine Tonne? Na, da draußen ist so eine Tonne, die hat gebrannt. Ach so, ja, das waren so private Sachen, Ballast, Briefe. Brauche ich nicht mehr. Warum guckt ihr denn so? Ist es wegen der Bilder? Ja, also du hast deine Bilder vernichtet? Und dein privates Zeug verbrannt. Mhm. Aber es geht dir sonst gut. Sehr, ja. Mhm. Na, so eine Art vorgezogener Frühjahrsputz. Ja. Das sieht mir eher so wie Selbstauslöschung aus, Nina. Mhm. Es geht mir einfach besser, wenn ich das alles nicht mehr habe. Ich brauche das einfach alles nicht mehr. Mhm. Warum lachst du? Ich fange ein neues Leben an. Also wie immer, ne? Mal wieder. Mhm. Das ist eine Spitzenidee. Nina, ey, du musst dir das echt nicht so zu Herzen nehmen. Come on. 31.12. Das ist eigentlich nur so ein Datum wie alle anderen auch. Ich meine, gut, das ist Silvester. Aber du musst das viel größer denken. Du bringst dein Soloalbum raus und tourst um die Welt und wirst weltberühmt. Du machst deinen Club zu und du, Leo, was machst du eigentlich? Leo schwieg. Nina und er waren mal zusammen. Aber dann wollte er nicht mehr. Und niemand weiß warum. Selbst Nina nicht. Was machst du, Nina? Ich werde leben. Leben. Naja. Leo schwieg lange. Dann sagte er aber doch etwas. Zwei was? Mal dein Telefon. Auf dem Handy 2 Anrufe von Kiezkralle. Ich dachte nicht daran, ihn zurückzurufen, aber mulmig war mir schon dabei. Schäme dich nicht, dir helfen zu lassen. Denn du musst deine Pflicht erfüllen wie ein Soldat beim Sturm auf die Festung. Wie nun, wenn du infolge deiner Lähmung die Zinne nicht allein erklimmen kannst? Wohl aber im Bunde mit einem anderen. Beim Sturm auf die Festung. Wie nun, wenn du infolge deiner Lähmung die Zähne nicht allein. Wach auf! Wach auf, du Cretin! Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Ich schlaf nicht. Ich denk nach. Pablo, es gibt da ein Problem. Du irrst, mein Freund. Es gibt ungefähr 20 Probleme, mein lieber Oscar. Problem Nummer 1, das sind die Besorgungen. Ach, Kinderkram. Es gibt ein anderes, ein viel größeres, sogar äußerst bedrohliches Problem. Exakt, nämlich, dass in etwa 3 Stunden mein Lieber der Mob anrückt. 500 Leute wollen sich hier verlustieren, wollen uns freundlicherweise ihr Gespartes überlassen und der Club sieht immer noch aus wie eine Baustelle. Vielleicht kommt auch niemand. Ja klar, weil alle angeekelt sind von deinem Elend. Ja, oder von deiner selbstgerechten Menschenverachtung. Pablo, hör zu, es könnte sein, dass heute Abend... Wir brauchen Wechselgeld. Kauf sofort alles Nötige ein und dann zur Wechselstube. Wir brauchen extrem viel Schnaps, das übliche Gemüse und das rote Obst für die MDMA-Bowle. Fürderhin benötigen wir Friedhofskerzen, zwecks Fummellicht in den Bumsbuden und Eiswürfel musst du an der Kieztanke holen. An der Kieztanke? Ja, klar. Zu Silvester? Ja, klar. Vergiss es. Ach ja, Mann, ist ja ganz schön laut für dich da draußen. Du arme Seele, mein Gott. Ach, da kriegst du wieder Pablo. Ohrenschmerzen, Oskar. Pablo, du weißt ja nicht, was ich heute alles durchgemacht habe. Hat das wieder mit ihr zu tun? Mit wem? Naja, Lady, ihr, sie. Mathilda. Hallo, Mathilda. Lange nicht an dich gedacht. Bestimmt eine Viertelstunde lang nicht. Wie kommst du denn darauf? Keine Ahnung. Ist doch ständig dein Problem. Pablo war mein Kompagnon. Grandioser Typ. Ohne ihn wäre der Club nicht das geworden, was er bis zu diesem letzten Tag war. Ich steckte den Einkaufszettel neben den Marc Aurel und zog los. Zur Reeperbahn. Extrem viel Schnaps, das übliche Gemüse, rotes Obst für die MDMA-Bowle, Friedhofskerzen, Eiswürfel, Kieztanke. In meiner Begleitung Leo. Als erstes gingen wir in den Schnapsladen. Der Besitzer, der, kein Scherz, Heribert Becher heißt, sagte uns, dass er ab morgen dicht hat. Die Miete ist ihm verdreifacht worden. 216. Es geht alles gerade den Bach runter. 216 was? Flaschen im Regal. Rotes Obst für die MDMA-Bowle. Extrem viel Schnaps, das übliche Gemüse, Friedhofskerzen, Eiswürfel, Kitzel. Oh. Verdammt, wenn das mal nicht gerade ist. Ach. Hey, hey, Alter, was geht? Oskar, bist du mein Freund? Klar, Mann. Der Beste, den du jemals hattest. Das ist gut. Hey, ich brauche deine Hilfe. Alles, was du willst, Kumpel. Komm sofort her und hol mich ab. Das ist jetzt ist das ein bisschen ungünstig. Hallo, ich kann dich ganz schnell verstehen. Du, hör mal zu, mein Vater hat gerade angerufen. Ich dachte, der redet nicht. Ja, das ist es ja. Er hat gerade angerufen und er hat gefragt, ob ich ihn abholen kann, weil er jetzt bei mir sein will. Verstehst du? Aha, Mann, das ist großartig. Ruf sofort ein Taxi. Ich kann da nicht alleine hinfahren. Das ist scheiß heftig, okay? Der darf doch da auch nicht raus, weil der ist entmündigt und eingesperrt. Mensch, das habe ich dir doch alles erzählt. Aber hörst du mir überhaupt nicht mehr zu? Ich kann da nicht mit dem scheiß Taxi vorfahren. Könntest du vielleicht jemand anderes fragen, weil ich gerade... Oskar, hey, bist du jetzt mein scheiß Freund oder was? Wie Steve McQueen in Le Mans. Nicht denken, nur fahren. Fahren, fahren. Kein Gedanke, nur der Motor, die Straße, die Lichter. Fahren, fahren. Leo hatte den Wahnsinn einfach abgenickt und ließ sich mit dem Schnaps beim Club absetzen. Noch immer zu besorgen waren Gemüse, Obst, Fummellicht, Eiswürfel, Wechselgeld. Okay, da vorne ist es. Hier war ich noch nie. Willen mit Blick auf die Binnenalster. Da hinten das amerikanische Generalkonsulat. Toll. Lerne ich die Stadt mal kennen, die mir zum Feind geworden ist. Und du bist auch sicher, dass der will, dass du ihn jetzt abholst? Ja, na klar. Er hat doch... Also, ich habe ihn kaum verstanden, aber ja, das klang so. Und jetzt leise bitte, okay? Wie? Was ist denn das hinter dem Zaun? Ja, guck doch die mal. Die Geheimdienstzentrale? Ja, Mann. Ich wohne hier. Also, ich habe hier mal gewohnt. Was? Wo hast du gewohnt? Ja, Ruhe jetzt. In dem Schloss da? Ja, Mann. Krass. Schnauze jetzt. Alter, ich wusste ja nicht, wie reich deine Ecke ist. Papa. Oh mein Gott. Der sieht ja aus wie der tote Elvis. Andrea. Mit einem Gitarrenkoffer. Andrea. Hallo, Papa. Was machst du denn hier? Die Gitarre. Wie, was ist mit der Gitarre? Die gibt's für dich. Wie für mich? Deine Gibson? Für mich? Tut mir leid. Was? Was, Papa? Was tut dir leid? Dein Gig will dabei sein. Wie? Du willst dir das Konzert heute Nacht angucken? Ja. Oh mein Papa. Ja. Oh mein Papa. Oh mein Papa. Ja, ja, ja. Oh mein Papa. Ich hab's ja nicht so mit Vätern. Guck mal hier. Aber der tote Elvis und sein halbtoter Sohn, das war ein herzerwärmendes Bild. Nichtsnutziger Vollversager. Wo bleibst du denn, Oskar? Ach, weißt du, das ist gerade so ein angenehmer Abend. Da dachten wir, Diner wäre schön. Ah, gerade kommt der vierte Gang. Entenleber mit... Ey, du begreifst es einfach nicht, oder? Du bist so dumm, dass du nicht mal annähernd ahnst, was hier im Club los ist. Du bist Abschaum. Ich verachte dich. Ich sag jetzt die Party ab. Bin ich dafür. Komm jetzt sofort her, Kanaille. Alter Mann. Ich gebe mein Bestes. Wir müssen nur noch das Eis besorgen. Weißt du, es gab ein paar Zwischenfälle, die uns aufgehalten haben. Hör zu, dein Leben ist ein Zwischenfall, der mich aufhält. An der Kiez-Tanke herrschte Ausnahmezustand. Sie zog ganze Heerscharen besoffener Jugendlicher und Kiezgestalten an, die sich mit billigem Alkohol und Kippen eindeckten oder einfach nur dämlich blökend in der Gegend rumstanden. Na, kick mal ihn an, wenn das nicht unser Oskar ist, wa? Spiel aus Krankenhaus. Und das ohne Krankenversicherung. Hallo, Oskar. Na? Tachchen. Ach, hallo. Karl. Mensch, du hier. Du, das ist total gut, weil ich wollte dich eben schon anrufen, um ein bisschen mit dir zu plaudern. Plaudern? Du gehst schon seit Stunden nicht mehr an dein Handy, mein Freund, wenn ich anrufe. Also, ich muss davon ausgehen, dass du unser Team nicht ernst nimmst. Ach, scheiß aufs Eis. Ey, schade, aber wir müssen... Auch jetzt schon wieder los. Was denn? Moment. Sein widerlicher Rasierwassergeruch. Aber Krieg ist schlimmer. Steht unser Deal, ne? Ja klar, Logo, Karl. Hand drauf. Verdammt, tut das weh. Hat man nicht vereinbart, dass du immer schön ans Telefon gehst, wenn ich anrufe? Ja, schon. Na, siehst du, Keule? Das hast du jetzt davon, wenn du... Schnauze! Lass los, du Brutalo. Du scheinst unser Geschäft nicht ernst zu nehmen. Und das bringt mich in eine ganz, ganz unangenehme Lage. Ich muss dir klar machen, wie ernst das alles ist. Kannst du mir wollen? Ja, aber ich musste doch... Es geht doch nicht um dich, mein lieber Oskar. Es geht um unseren Deal. Weißt du, wie mich die Leute früher genannt haben? Sie nannten mich den Knacker. Und weißt du auch warum? Bitte nicht knackern. Dieser Finger bedeutet mir sehr viel, wo der schon überall war. Er war zwischen ihren Beinen, im Zentrum des Universums. Es ist ein heiliger Finger, verdammt. Komm. Robert! Das gibt's ja nicht! Himmel, ich bin frei. Was machst du denn bei den Jungs? Karl. Alter Junge, wie geht's dir? Mann, lass dich mal drücken, Robert. Ey, was macht die Musik, Junge? Unglaublich. Mensch, das gibt's ja nicht. Kiezkralle fällt dem toten Elvis um den Hals. Lass ihn mal drücken, Robert. Oder vielleicht dem wieder auferstandenen Elvis. Ja, hast du noch mal Glück gehabt, Bürschchen. Der Robert hat mal was gut bei mir. Wenn ich noch mal anrufe, gehst du ran, Capito? So, die Herrschaften, einsteigen. Voll, jetzt. Vorsicht an der Tür. Zurücktreten. Anselm, unser Liftboy, trug schwarzen Frack und Zylinder. Er kam mir vor wie ein Totengräber. An jenes Ding, mein Herz, erinnere dich. Der schöne, milde Sommertag und da ein Aas am Weg. Da ein Aas am Weg, das widerlich auf einem Bett von Kieseln lag. Kiezkralle, Schuldenberg, Mathilda-Gedanken. Schwarze Bilder gingen mir durch den Kopf. Gift, schwitzend und vergoren, öffnete es den aufgedunsenen Leib. Nachlässig. Unverfroren. Baudelaire. Vielen Dank. Doch mit einem Schlag war alles wie weggeblasen. Oskar, Diggi! Ey! Ey, wow! Ey, Säge, schön, dich zu sehen. Rasmus und Säge reparieren die Kronleuchter. Cool. Hi. Katrin. Hey, Süßer! Benny. Alles schwer beschäftigt. Sunny, der Soundmann. Moin! Olli. Hi. Ewigkeiten nicht gesehen. Was geht, Digga? Ach, der Herr Frobel beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Ich muss zugeben, weißt du, Oskar, du hast mir ein klein wenig gefehlt. Wie findest du das eigentlich? Sogar Pablo war besserer Laune. Ist das die Eintrittskarte? Sieht aus, als ob ein Typ auf einer gigantischen Bananenschale ausrutscht. Darunter steht bloß Ende. 31. Dezember. Wir sind fast fertig. Die müssen nur noch durchnummeriert werden, Oskar. Hast du denn alles? Klar. Ey, das ist irgendwie beruhigend, dass du noch Zeit für Bastelarbeiten findest. Genau diese Details sind es doch, die aus einem schnöden Besäufnis ein Fest für die Ewigkeit machen. So, guten Morgen. Hi. Papa hier, das ist Pablo. Pablo ist Oskars Partner. Die Basis ihrer Partnerschaft ist gegenseitige Verachtung. Ja, ja. Hallo. Dann sind Sie Robert Rockmann? Mein Vater war der größte Fan ihrer Musik. Und ihre Band war überhaupt der Anlass, dass wir in Hamburg gelandet sind. Ich will natürlich sagen, der Anlass war bei uns natürlich Peanutshed, aber ohne ihre Musik, ohne ihre Band. Ich will sagen, es ist mir eine sehr große Ehre, sie kennenlernen zu dürfen. Ich weiß nicht, dürfte ich sie vielleicht sogar umarmen? Gut. Ach, mein Gott. Das halte ich nicht aus. In ein paar Minuten soll hier die allerletzte Party starten. Robert Rockmann. Und mein Partner zeigt zum ersten Mal in seinem Leben Gefühle. So was Großes. Auf dem zweiten Dancefloor hatte Nina alles schwarz angemalt. Die Wände schwarz, und die Decke. Schwarz, schwarz, schwarz, schwarz. Großartig, oder? Schwarz ist ja eigentlich keine Farbe, sondern das Farbloch. Alles und nichts. Es umgibt uns wie das Universum, wie ein Meer. Und wenn nachher alle darin tanzen, dann tanzen sie in der Unendlichkeit. Ist das nicht wunderschön? Ja, doch, aber auch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, beängstigend. Ne? Schwarz wie der Tod. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ja, aber es wäre doch auch schade, wenn jetzt auf einmal alles vorbei wäre, oder? Der Tod ist gar nicht so schlimm, wenn man richtig lebt. Ey, das stimmt vielleicht. Wow. Entschuldigung. Hey, du bist eine der Tänzerinnen, richtig? Hi, ich bin Oskar. Ui, was für ein Mund. Teresa. Ihr seid extra für die Party angereist, oder? Ja, extra für Party, aus Danzig, 10 Stunden, wow. Ja. Aber keine Gäste da. Ja, kommt stimmt. Denn keine Gäste? Ja, keine Gäste. Das wundert mich auch, geht ja schon böse auf 12 zu, ne? Oh, na, dann feiern wir alleine. Sag mal, wo ist Toilette? Da vorne die Treppe runter. Hey, aber zieh dir was über. Da unten ist kälter als in Danzig. Oh, Mann! Hallo, Erbse. Wo habt ihr denn die geile Rumba-Lotte aufgetan? Und wer am Ende fickt hier wieder keiner? Ja, die drüber reden, die machen es ja eh nie, ne? Lass mal ins Büro gehen. Sehr gute Idee. So fing es immer an. Lass mal ins Büro gehen. Und dann packte Erbse Briefchen, Schein und Karte aus. Und im Oberstübchen knisterten die Neonlichter. Hey, geh doch schon mal vor, ich hab hier noch einen Anruf. Ja, bitte? Na, du Seifenteddy. Wie laufen die Geschäfte? Nicht so gut, Karl. Ich glaub, es kommt keiner. Oh, da hab ich jetzt eine gute Nachricht für dich. Schickst du eine Busladung Bordellbesucher vorbei, oder was? Das wäre mal nicht komisch, du Vogel. Sonst rasier ich dir einen Schwanz, bring dir das Rückwärtslaufen bei und verkauf dich als Pudel, damit du klar siehst. Ich meine ja nur, dass... Pass mal gut, was ich jetzt sage. Ich komm gleich mal rum mit ein paar Jungs. Nee. Nichts Wildes, Digga, keine Sorge. Bisschen vorglühen und gucken, was ihr Kinder so macht. Schreib mich plus 10 auf der Gästeliste. Ey, das geht nicht, Mann. Das ist hier echt nicht eure Szene. Das ist alles so Kunstkacke. Nur Studenten, Karl. Warum seid ihr Scheiße eigentlich alle so unglaublich respektlos? Weil eure Eltern Hebis waren? Sag deinen Türstehern, dass sie sich benehmen sollen. Vor der Tür war niemand außer Leo. Nicht mal die 2-3 Fans, die sonst immer eine halbe Stunde vor Einlass rumlungern. 33. Hä? Leute. Haben nach Tickets gefragt. Das ist so ein Anfang. Ja, wird alles gut. Meinetwegen. Was machst du eigentlich, wenn der Club Geschichte ist? Werde du sehen. Könntest ja mal verreisen. Mit Nina? Ja? Ist doch alles so grau hier. Und schwarz. Ach, Leo. Eine Frau wie Nina. Aber du zählst immer nur. Du kriegst den Mund nicht auf. Liebe. Liebe ist eine Krankheit. Sie macht dich schwach und tötet. Also hast du Angst? Ist es das? Ich weiß nicht, trügen mich meine Augen oder befinden sich hier tatsächlich keinerlei wartende Gäste vor der Tür unseres Etablissements? Tja. Tja, genau. Jetzt wird die Bowle warm. Oh, schrecklich. Du, Pablo. Hm? Ich muss dir dringend was sagen. Ja, ich auch. Zigarette? Nee, ich will nicht rauchen. Gleich willst du. Du auch. Also. Also, was ich dir zu sagen habe, Oskar. Nee. Was ich dir zu sagen habe. Tut mir leid, ja, aber. Mir tut's auch leid, denn. Hörst du, heute Mittag. Mathilda kommt. Klopft's an meine Tür und. Warte mal, das ist nicht witzig, ja? Das ist auch kein Witz. Mathilda. Oskar ist kein Witz. Mathilda. Sie hat angerufen Mathilda, und gefragt, ob du heute da bist. Oskar, komm! Mathilda, du kannst ja nicht einfach jetzt gehen! Warte doch, komm zurück! Kannst du mich doch nicht allein lassen! Mathilda! Oskar! Gib's doch nicht, Oskar! Mathilda! Mein Herz, dein Schweigen macht mich krank. Aber vielleicht hast du recht. Entweder alles oder nichts. Ich denke jeden Tag an dich. Ich weiß, dass alles irgendwann gut wird. In Liebe, Mathilda. Vor 2 Jahren kam diese SMS. Ich hatte sie sofort gelöscht, konnte die Sätze aber nicht vergessen. Dabei vergesse ich sonst immer alles. Manchmal schien es mir, als hätte ich nie wirklich gelebt, weil ich mich an nichts erinnern konnte, außer an sie. Ich hätte die ganze Nacht rumfahren können, aber ich hätte mir nie verziehen, sie zu verpassen. Kiezkralle kann sich freuen. Wow, mir ist heiß. Ich weiß genau, was du meinst, Baby. Hör zu, mein Freund, wir brauchen unten frisches Wechselgeld. Mir ist heiß, wow. Mir ist auch heiß, Baby. Hey, Oskar. Ey, wir spielen gegen einen. Alles klar. Ey, Oskar, was hast du da am Kopf? Ein Pickel. Das ist doch kein Pickel. Nein, wirklich? Komm, lass mich mal durch. Ey, was bist du denn so kotzbrockig? Mann, bin ich nicht. Ich bin im Stress. Die Menschen, mit denen dich das Geschick zusammengestellt hat, die habe lieb. Aber von Herzen. Außerdem ist nicht genug Eis da. Außerdem was? Außerdem, dass du scheiß unfreundlich bist, ist nicht genug Eis da. Okay, ab jetzt immer nur ein Eiswürfel pro Drink. Oh Mann, mach's dir doch selber. Aus dem Nebel kommt eine Gestalt direkt auf mich zu. Es ist eine Frau, grazile Figur. Ich kenne diesen Gang, diese Gestalt. Großer Gott. Es ist... Nein, sie ist es nicht. Es ist Nina. Kannst du mir helfen? Wer weiß, was sie wieder genommen hat. Und meine Beule. Uiuiui, die ist blau angelaufen. Typ, wo ist hier das Mädchenklo? Das hier ist das Mädchenklo. Und was machst du denn hier? Das ist auch das Jungsklo. Unisex, verstehst du? Scheiße! Tut mir leid, dass du das anhören musstest. Ey, komm, das klingt doch wie eine von deinen usbekischen Grindcore-Bands. Was ist denn das? Kopfschmerztabletten. Bist du sicher? Und jetzt? Champagner. Fucking hell. Der Laden war bums knüppelknallvoll. Ein wogendes Menschenmeer, das vor der Bühne Wellen schlug. Die Boxen knarzten. Leute hüpften, Hände oben, Haare flogen, hier ging's ab. Es ging so ab. So musste das sein. Zum Glück konnte niemand umfallen, weil alles viel zu eng war. Deckung. Ich rettete mich hinter den Tresen wie hinter einen Schutzwall. Vor mir eine Wand aus Gesichtern und Mündern und Händen, die alle Getränke forderten. Benny knallte Astra auf die Theke, Matthias schüttete Tonic in die Gläser, Kerstin schmiss Scheine in die Kasse. Oskar, brauchen keine Hilfe. Ja, ist ja gut. Neben der Bühne tat sich was. Rockys Auftritt, der Höhepunkt des Abends. Fuck, ich muss doch ansagen. Oh Mann, Rocky sieht ja so richtig scheiße aus. Völlig fertig. Naja, muss er jetzt durch. Hallo? Ey, mal kurz die Schnauze halten, bitte. Geschätzte Gäste, liebe Trinker und Versager, hier kommt für euch Kid Commander! Enterten die Bühne. Niemand hielt sie auf. Das läuft verdammt nochmal aus dem Ruder. Rocky ist von der Bühne gestürzt. Und die Gibson. Kaputt. Okay. Das. Das war das letzte Konzert von Kid Commander. Die Band ist tot, tanzt auf den Trümmern. Wir brauchen hier einen Arzt! Ein Arzt, verdammt nochmal! I am Doktor, zuerst. I am Doktor. Vor mir stand einer der polnischen Tänzer. Er war fast nackt, sein Körper mit roter Farbe beschmiert. Auf der Glatze zwei Teufelshörner. Heart attack. You have to get him out, now. Look at me. Look at me. Kauf, kauf. Elvis denkt vermutlich gerade, der Leibhaftige sei hinter ihm her. Look at me. Kauf. Husten. Kauf mir ins Husten. Husten, you have to husten. Ein Gedicht, soll ich ein Gedicht? Vielleicht? Husten, husten. Come on, you have to talk to him. Ah, Herr Rockmann. Hallo, Herr Rockmann. Hören Sie mich? Herr Rockmann. Er liegt. Sabber rennt ihm aus dem Mund. Es ist alles gut. Er atmet wieder. Ihrem Sohn geht's prima. Der macht das immer so. Herr Rockmann, und die Gibson, die kann man bestimmt wieder kleben. Oh. Papa! Was ist denn hier? Andreas. Will he survive? Of course, just a little heart attack. Die Luft, da oben, is shit. Like eating shit. Die Ringe in den Brustwarzen des polnischen Tänzers. Sie leuchten im Blaulicht. I'm Oscar. I'm Jidek, from Gdańsk. Bombenstimmung. Als wäre nichts gewesen. Haben die denn gar keine Gefühle? Da hat jemand die kaputte Gibson an die Bühne gehängt. Alles Taktik von Rocky. Der haut in den Sack gerade, als das Album rauskommt. Das gibt mehr Presse als ein Rudelfick im Reichstag. Champagner! Wir müssen feiern! Komm! Für Rocky! Für dich, Theresa, habe ich gleich noch was ganz Artiges. Yeah! Ich muss jetzt erstmal ins Büro. So, 32, einmal 32, das ist geil, 34, 35, Pablo schichtete vergnügt Scheine auf. 45, ja! Zähl mal bitte 10.000 ab. Aber warum denn dies, Ihre Rätselhaftigkeit? Frag nicht, tu es bitte einfach. Gut, aber dürfte ich trotzdem mal erfahren, was eure Undurchsichtigkeit mit unserem schwer verdienten Geld überhaupt wollen? Hier, nimm. Danke. Erinnerst du dich noch an Kiezkralle, der uns mal 10.000 geliehen hat? Ja, das haben wir doch zurückgezahlt. Genau, wir haben es zurückgezahlt. Aber eine Hand wäscht die andere, meint er jetzt, und will nun 10.000. Noch heute Abend. Was? Er kommt gleich, um sie sich abzuholen. Okay. Oskar, dann haben wir überhaupt keine Zeit mehr zu verlieren. Ich gehe runter zu Tobi und regel das Ganze mit ihm. Halt du hier oben die Stellung. Pablo, bitte. Mann, das sind Kriminelle. Die haben Waffen. Ja, aber wir haben die Antifa. An Silvester? Mitten in der Nacht? Ja, klar. Die Antifa schläft nie. Pablo telefonierte allen Ernstes mitten in der Nacht die Antifa herbei. Die hatte zwar nicht unbedingt was gegen Luden, aber eine Menge gegen die Nazis, mit denen sich Kralle so umgab. Sobald er seinen Bürstenhaarschnitt sehen ließ, sollte er eins draufkriegen. Ich genoss derweil die fetten Bässe. Die zimmern eine Zinkrinne in den Kreislauf. Alles Blut rauscht runter in den Bauch, in die Beine. Schottendicht und wegtauchen. Nina tanzt wild. Erbse zieht sich Hemd aus. Sigi knutscht zwei Typen gleichzeitig. Erik und Marlene. Chriso und Laura. Pascal, Robert, Atze und Katja. Isabella, Jakobus, Greta, Axel, Schacke und Säge. Claudi, Franz, Mathilda, Urs, Nils, Mathilda. Mathilda. Sie sieht mich an. Sie lächelt. Sie hat ihre langen Haare hochgesteckt. Sie trägt ein grünes T-Shirt. Sie hat ein Bäuchlein bekommen. Sie kommt auf mich zu. Sie sagt irgendwas. Was? Es ist schön, dich zu sehen. Toll, euer Club. Naja. Was? Bist du allein hier? Naja, jetzt nicht mehr. Lass mal rausgehen! Ja, gute Idee! Ich war noch nie in Hamburg. Das Wetter ist beschissen. Ja, ich hoffe, du bist nicht sauer, dass ich hier so unangemeldet aufkreuze. Ich mag Überraschungen. Hat's wehgetan? Nee, überhaupt nicht. Und weißt du, heute ist so viel Scheiße passiert, da ist dein Erscheinen die reine Wohltat. What? Ich meine die Beule an deinem Kopf. Ach so. Nee, kleiner Betriebsunfall. Guck mal, ich habe auch eine. Ich bin vorhin zu schnell ins Auto gestiegen. Willst du mal fühlen? Hm. Ui, ja. Ja. Und sonst so? Ja, ich fahre jetzt eine Woche ins Meer. Hm. Jetzt bist du sozusagen... Willst du auch? Nee, danke, ich hab schon. Und deswegen bist du hier, ja? Also sozusagen auf Durchreise. Mhm. Ja, unter anderem. Was ist das andere? Ich muss mir überlegen, wie es jetzt weitergeht in meinem Leben. Da wolltest du mich mal um Rat fragen? Ja, also, nee. Ich meine, ich wollte nichts Neues anfangen, ohne zu wissen, wie es dir geht. Das ist egoistisch, hä? Ja. Wortlos den Kontakt abzubrechen, war auch nicht gerade selbstlos. Nee, das war ziemlich gemein. Ja. Aber an deiner Stelle hätte ich vielleicht auch so gehandelt. Wer weiß. Ich sollte echt mit dem Rauchen aufhören, das ist so blöd. Sag mal, du bist nicht zufällig schwanger, oder? Was? Sag mal, spinnst du, ey? Hast du irgendwas gegen mein Bäuchlein? Nein, Quatsch. Ich vermute mal, das ist ja das schönste Bäuchlein der Welt. Richtige Antwort. Hast ja nochmal Glück gehabt. Sorry. Komm sofort her, Oskar, es geht los. Da rollt eine Limousine rein. Okay. Hör zu, ich muss noch mal kurz was erledigen. Mhm. Ich erkläre dir dann später alles, ja? Sie kommen, Köpfe runter! Schlägertypen in schwarzen Anzügen. Aber sehen eher aus wie Berufskiller, nicht wie Kiezschläger. Einer der Berufskiller öffnete die hintere Tür des Wagens. Jetzt steig schon aus, du Sau. Wer ist das denn? Die Sau trug Pumps. Krass, die kenne ich doch von irgendwoher. Rockys Mutter. Scheiße. Hä? Senatorin. Guten Morgen. Sibylle Rockmann, sind Sie Herr Wrobel? Hallo, frohes Neues. Wo ist mein Mann? Weiß ich nicht. Und mein Sohn? Das weiß ich leider auch nicht. Sind die da drin? Soll das ein Verhör werden? Mein Mann ist krank und braucht Hilfe. Also lassen Sie mich jetzt durch oder ich... Hören Sie mal, eine Frau, die Hamburg in einen Knast umwandeln will, habe ich nichts zu sagen. Herr Wrobel, Sie halten sich vielleicht für progressiv. In Wahrheit sind Sie nicht mehr als ein frecher Bremsklotz. Sie wollen doch nur, dass alles so bleibt, wie es ist. Was machen Sie? Nichts. Wir besetzen die Freiräume, die Sie vernichten wollen. Ich schätze ja Ihren ganzen Unternehmungsgeist. Ich finde eigentlich ganz toll, was Sie machen. Ach Gottchen. Doch, wenn Sie nur nicht so überheblich wären. Naja, in ein paar Jahren arbeiten Sie in einem unserer Theater, organisieren städtische Kulturveranstaltungen und wohnen mit Ihrer jungen Familie in einem 100 Quadratmeter Penthouse mitten auf St. Pauli. Dann können wir ja vielleicht wieder miteinander reden. Nein, danke. So, ist mein Mann jetzt da drin, ja oder nein? Dann gucke ich eben selber nach. Überzeugen Sie sich selbst. Ich gucke selber nach, ja, vielen Dank. Bitte. Die Party war in Phase 4 eingetreten. Das hieß Kontrollverlust. Alle sind schön. Alle sind glücklich. Alles ist wunderbar. Man sieht das weiße Licht. Es hätte immer so weitergehen können. Mathilda warf mir einen Kuss zu. Sunny schaltete das Strobo an. Da trat Nina in eine Glasscherbe. Ja, so. Stillhalten, hey. Ich versuche hier mal eine Kompresse drüber. Das Blut sprudelt nur so raus. Die muss sofort ins Krankenhaus. Oh Gott, ich glaube, wir brauchen einen Arzt. Das hört überhaupt nicht mehr auf. Ich will weiter tanzen. Schätzchen, Mann, du kannst nicht mal mehr laufen. Wir fragen Zizek, der Teufel, der ist Arzt. Lass mich. Oder Leo. Ich hasse Leo. Nina, willst du mir nicht endlich sagen, was los ist? Wenn du schwörst, dass du es niemandem sagst. Klar. Ich habe Krebs. Ein Tumor in meinem Hirnstamm, so groß wie ein Golfball. Es ist zu spät, noch was dagegen zu tun. Ich habe 3 oder 4 Monate. Wahrscheinlich werde ich ersticken. Ich habe Krebs. Es ist zu spät. Ersticken. Oh, Oskar. Oskar, guck doch nicht so, bitte. Es tut mir leid, jetzt habe ich dir die Party versaut. Lass uns wieder reingehen. Komm, vergiss alles. Es geht mir schon viel besser. Komm, wirklich. Wir haben ein Problem. Sag bloß. Bis später. Danke, Oskar. Hallo, Anselm. Ja, hi. Der Fahrstuhl ist stecken geblieben. Ruf den Notdienst an. Oskar, das hab ich schon. Geht keiner ran. Ist ja auch egal, Anselm ist doch hier. Ja, der ist hier, aber er hat... Weil ich mach das nicht, ey. Weißt du, mach ich einfach nicht. Was machst du nicht? Ich fahr den nicht hier, da, die Dings da. Könnt ihr mir mal bitte sagen, was los ist? Da ist jemand drin. Wer? Im Fahrstuhl? Mhm. Wer denn? Wer verdammt nochmal? Die Innensenatorin, mein Schatz. So. Ah, und chillt ihr hier, ihr Pfeifen? Hey, oh, der Ex-Rockstar. Rocky, wie geht's denn dem Elvis? Wem? Deinem Vater. Ach so. Kommt er durch? Ja, ja, alles gut. Der schläft. AK Altona Intensivstation. Du, wenn du der Ehemann der Innensenatorin bist, da kriegst du sofort ein Einzelzimmer. Und in der Notaufnahme verbluten die Leute. Fantastisch. Was sind das eigentlich für Vögel da unten? Ich meine, die Anzugtypen da. Und wieso hängt die Antifa hinter der Kasse rum? Ja, was ist eine reine Vorsichtsmaßnahme? Karl Schneider, bekannt als Kiezkralle, will uns seine Aufwartung machen. Ja, der Arsch soll jeden Moment hier aufkreuzen. Oh. Ach, geil. Ja, cool. Sofort runter da. Ab, lass mal gucken. Moment, Moment mal, lieber Rocky. Moment, da wäre noch eine kleine Winzigkeit. Ja, die Die Senatorin hängt im Aufzug fest. Ah! Ja, schließ das Scheißding auf. Das geht nicht. Weißt du, der Notdienst hat wohl gerade Betriebsfeier. Mhm. Mhm. Das ist nicht euer Ernst. Ey, das ist meine Mutter. Und Nina stirbt. Sie hat einen Gehirntumor. Ey, ihr Pappnasen, das ist immer noch meine verdammte Mutter. Ey, jeden anderen hättet ihr da sofort rausgeholt. Jetzt geht da hin und macht das Scheißding auf. Die Feuerwehr kam. Die Polizei kam. Der Monteur kam. Nur Kiezkralle kam nicht. So endete dieser Abend. Trotz alledem werden die Menschen dasselbe tun wie bisher. Und wenn du aus Zorn darüber zerbersten würdest. Im Treppenhaus sah ich Mathilda wieder. Hey. Hey. Danke für die schöne Party. Willst du schon gehen? Ja. Komm, ich bring dich. Ich hab dir einiges zu erzählen. Ich dir auch. Wir fuhren ziellos durch die Stadt, hatten uns so viel zu sagen, sagten aber nicht viel. Der neue Tag war längst angebrochen und die Möwen kreischten über den Häusern. Ich warf meinen Schlüsselbund aus dem Fenster und erinnerte mich an die 10.000 Euro, die Kiezkralle dann doch nicht abgeholt hat und die immer noch in meinem Jackett steckten. Wir fuhren zum Flughafen, ich buchte den nächsten Flug nach Tucson, Arizona, einfach nur, weil ein doofer Country-Song über Arizona im Radio lief. Wir schworen einander, uns so bald wie möglich wiederzusehen. Ich nahm meine Reisetasche und ging. Mathilda winkte und sie weinte ein bisschen. Das Leben konnte beginnen. Sowas von da. Hörspiel nach dem Roman von Tino Hanekamp. Es spielten Oskar Tom Schilling, Rocky Alexander Scheer, Pablo Jens Harzer, Nina Valerie Czeplanova, Mathilda Eva Meckbach, Karl Schneider Thomas Born. In weiteren Rollen Rolf Becker, Harald Halgard, Marc Hosemann, Christoph Leschinski, Florian Lukas, Anne Müller, Fjodor Olev, Mira Patike, Lena Stolze, Maria Magdalena Waczynska und Marc Zippel. Musikberatung Tino Hanekamp. Hamburg brennt von 1000 Roboter wurde bearbeitet und eingespielt von Anton Spielmann. Technische Realisation Corinna Gartmann und Sebastian Ohm. Regieassistenz Christine Wegerle. Hörspielbearbeitung und Regie Judith Lorenz. Eine Produktion des NDR mit dem SWR und dem WDR für die ARD 2014. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.